Aufgabe 15. Gleich meldet sich der Hotelgast, Herr Sunder, bei Ihnen und beschwert sich. Reagieren Sie auf seine Anliegen und Beschwerden. Tragen Sie bitte Ihre Redebeiträge in die Leerzeilen ein. Sie haben dafür 20 Sekunden Zeit. Danach hören Sie ein Muster für Ihren Redebeitrag. Danach geht das Gespräch weiter und Sie reagieren wieder auf die Beschwerden und Anliegen von Herrn Sunder. Ihre Gesprächseinleitung ist bereits vorgegeben. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, jetzt habe ich gerade bei Ihnen eingecheckt und muss mich schon beschweren. Die Antwort könnte lauten: Worum geht es denn genau? Was ist Ihr Anliegen? Stimmt etwas nicht mit dem Zimmer? Sie haben mir Zimmer 421 gegeben. Ich war oben und habe mir das Zimmer angesehen. In meiner Reservierung hatte ich ausdrücklich ein ruhiges Zimmer gewünscht. Und dieses Zimmer geht zur Straße. Die Antwort könnte lauten: Ich verstehe Sie. Das tut mir sehr leid. Aber ist es wirklich so laut? Und der Verkehrslärm ist doch nur tagsüber. Nein, nein, es ist in der Tat sehr unruhig. Die Antwort könnte lauten: Und Ihre Fenster haben Doppelverglasung. Haben Sie das schon gesehen? Wollen Sie es nicht noch einmal versuchen? Nein, mit dem Zimmer bin ich nicht zufrieden. Gibt es keine Alternative? Die Antwort könnte lauten: Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig. Lassen Sie mich im Computer nachschauen. Ich könnte Ihnen Zimmer 609 anbieten. Das geht zum Hof. Ist das auch der gleiche Preis? Die Antwort könnte lauten: Ja, natürlich.